Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute das Prinzip Ausgleich als ewiger Sieger. Vor den Parlamentswahlen in Luxemburg. Harmonie statt politischer Kampf. Eine Sendung von Tonja Koch. In den Luxemburger Messehallen knallen die Sektkorken. Dabei bleibt bis zu den Parlamentswahlen am 13. Juni noch ein bisschen Zeit. 500 Gäste waren der Einladung der größten Tageszeitung vor Ort, dem Luxemburger Wort, und dem Radiosender DNR gefolgt. Ausgetragen wurde die politische Elefantenrunde. Die Spitzenkandidaten der drei größten luxemburgischen Parteien, Christsoziale, Sozialisten und Liberale, waren vor laufenden Kameras zum verbalen Schlagabtausch gebeten. Mit von der Partie auch der langjährige Chef der Innenpolitik des Luxemburger Wortes, Josef Florent. Das drängt alles mehr oder weniger auf die Mitte zu. Die Programme sind fast austauschbar. Aber hier in diesem Fall ist es auch die starke Persönlichkeit von Jean-Claude Juncker, die es meinem Empfinden nach mitbringt, dass alle sich an ihn mehr oder weniger heranmachen im positiven Sinn. Die christlich-soziale Volkspartei CSV ist in Luxemburg seit Jahrzehnten an der Macht, stets mit wechselnden Koalitionspartnern. Und meistens ging der Spitzenkandidat der Christsozialen mit dem ausgeprägten Bonus, der bekannteste Mann im Land zu sein, in die Wahlen. Ein unerschütterliches Erfolgsrezept, Josef Florent. Man muss die Sache so sehen, dass es ein Geschenk Gottes fast ist, würde ich sagen, dass Luxemburg stets die Chance hatte, trotz unserer kleinen Bevölkerungszahl zumindest einen Staatsmann zu haben, der herausragend war und der das Ganze geführt hat. Man könnte da viele Namen nennen, Pierre Werner, Gaston Thorn, Jacques Santer, jetzt Jean-Claude Juncker. Das war immer eine große Chance, die unser Land hatte. Die etwa 1000 Mitglieder der CSV, die sich bei gutem Wetter und bester Stimmung vergangene Woche in Ettelbrück zu einem gemütlichen Nachmittag trafen, sehen dies nicht anders. Der amtierende Premierminister Jean-Claude Juncker gilt unangefochten als der Beste, den das kleine Land aufzubieten hat. Weil er Experienz hat und er hat auch einen gesunden Menschenverstand. Ich finde, dass der richtige Mann auf dem richtigen Platz ist. Er hat sehr viel Erfahrung, ist gut in seine Dossiers eingearbeitet. Und ich denke, dass er sehr beliebt und sehr geschätzt ist und dass er deshalb einen sehr guten Kandidaten abgeben wird. Wenn man so rundum sich schaut, links und rechts, jeder sagt ja dasselbe. Der Juncker, der wird bald hundertprozentig sein. Und jenen, die noch Zweifel daran hegten, dass Juncker auf der Beliebtheitsskala an die 100er-Marke heranreicht, denen half die Lobeshymne des Conférencier. Merci so dafür, dass an diesem Luxemburger Land, an diesem Europa, so ein bisschen ein Leuchtturm ist. Ich wollte dem Mann, der uns vorsteht, Danke sagen dafür, dass er für Luxemburg und für Europa so etwas wie ein Leuchtturm ist. Zu viel des Guten findet der Premier. Ja, ich fand das Beispiel peinlich. 92% Zustimmung genießt der amtierende Regierungschef im Land. Dagegen scheint kein Kraut gewachsen. Die Wahlkampfstrategen aller Parteien haben sich auf diese Situation eingestellt, ob Liberale, Grüne oder Sozialisten. Jeannot Kricke, Kandidat der Sozialisten im städtischen Ballungsraum Luxemburg. Juncker ist ein Phänomen im Moment in Luxemburg. Er hat eine große Zustimmung in der Bevölkerung und darum gibt es keinen Sinn, gegen ihn anzukämpfen, wenn kämpft man gegen den Großteil der Bevölkerung an. Den Personenkult um Juncker haben die Jungsozialisten im Land thematisiert. In einer Postkartenserie, eigens aufgelegt für den Wahlkampf, nehmen sie die Allmacht des beliebtesten Politikers des Landes aufs Korn. Mindestens 20-fach reproduziert und ausstaffiert mit Sonnenbrille blickt Jean-Claude Juncker dem Betrachter entgegen. CSV, ein starkes Team, steht unter der Bildmontage. Parallelen zu Agent Smith, einem 100-fach geklonten Antihelden aus dem Science-Fiction-Film The Matrix, sind nicht zu übersehen. Die Postkarte mit dem Konterfei des Allgegenwärtigen trifft ins Schwarze. Der CSV-Spitzenmann dominiert die politische Szene in Luxemburg und die Jungsozialisten hadern mit den Altvorderen der Partei, dass sie dies mehr oder minder klaglos hinnehmen, Yves Kruchten, Generalsekretär der Jugendorganisation. Das ist auch ein großes Problem für uns, weil wir unsere Mitglieder nicht motiviert kriegen, aktiv in den Wahlkampf zu gehen. Es scheint, als ob von vornherein klar ist, wir werden nicht diese Wahlen als beste Partei abschneiden, sondern wir werden nur Zweite werden. Alle Prognosen zeigen es und ich glaube auch schon, dass sich die Parteihäupter damit abgefunden haben. Aber das motiviert natürlich die jungen Kandidaten nicht, ihr Bestes zu geben. Und ich denke, da macht unsere Partei einen großen Fehler. 15 Jahre saßen die Sozialisten gemeinsam mit den Christsozialen auf der Regierungsbank, bis sie bei den Wahlen vor 5 Jahren von den Liberalen abgelöst worden waren. Meinungsumfragen sagen den Sozialisten Stimmengewinne voraus, sodass sie sich berechtigte Hoffnungen machen können, erneut als Juniorpartner zu fungieren. Jean Asselborn, Spitzenkandidat der luxemburgischen Sozialisten. Ich glaube, dass die Luxemburger zur Schlussfolgerung gekommen sind, dass sie noch viel Vertrauen in die CSV haben, das muss man so sehen, aber dass sie eine Partei neben der CSV wollen, die sich nicht beugt, sondern die CSV antreibt. Die wesentliche Frage im Luxemburger Wahlkampf lautet, wer koaliert mit der CSV? Die Liberalen, die im letzten Kabinett Juncker 5 Ressorts innehatten, darunter das Außenministerium, das Wirtschafts- und Transportministerium sowie das Bildungsressort, sind Umfragen zufolge in der Wählergunst erheblich zurückgefallen. Doch der liberale Transportminister des Landes, Henri Greten, zeigt sich unbeeindruckt. Also wir hatten bei den letzten Wahlen 23% Stimmenanteil. Wir werden bei den nächsten Wahlen ein ausgezeichnetes Resultat einfahren. Auf jeden Fall wollen wir in der nächsten Regierung sein. Dennoch wittern die Kontrahenten aus der sozialistischen Ecke ihre Chance. Der Absturz einer Luxair-Maschine, bei dem 20 Menschen ums Leben kamen, hatte vom amtierenden Verkehrsminister Krisenmanagement verlangt. Eine Untersuchung hatte erhebliche Mängel in der Ausbildung der Piloten offenbart. Die Fluggesellschaft reagierte und entließ technisches Personal. Die Maßnahme löste Proteste bei den Piloten aus. Am Ende musste der Regierungschef eingreifen, um die Wogen zu glätten. Auch die für Luxemburg vernichtenden Ergebnisse der PISA-Studie zum Bildungsstand der Schüler des Landes lasten auf der zuständigen liberalen Ministerin Anne Brasseur, obwohl sie andererseits viel zu kurz im Amt ist, um dafür verantwortlich zu sein. Ich bin der Meinung, dass die Liberalen verlieren werden und dass die LSAP und die Grünen hinzugewinnen werden. Die Liberalen haben so große Töne von sich gegeben, aber das hat sich nicht bewahrheitet, was sie versprochen haben. Ich habe aber mehr Vertrauen in die Leute von der LSAP, dass sie das anpacken werden. Da braucht man auch ein wenig Mut, um so eine große Reform im Unterrichtswesen durchzuführen. Im Aufwind befinden sich auch die Luxemburger Grünen. Allerdings müssten sie die Zahl der Parlamentssitze verdoppeln, wollten sie regierungsfähig werden. 60 Sitze sind in der Nationalversammlung zu vergeben, um die 20 werden den Christsozialen zugetraut. Ein Mehrheitsbeschaffer müsste daher über mindestens 10 Sitze verfügen, um als potenzieller Koalitionspartner interessant zu sein. Für die Grünen bedeutet dies, dass sie auf Landesebene die Zahl ihrer Sitze verdoppeln müssten. Ideologisch hätten nach deutschen Beurteilungskriterien die mehrheitlich dem Realo-Lager zuzuordnenden grünen Politiker in Luxemburg keine allzu großen Schwierigkeiten mit den Konservativen. Auf kommunaler Ebene arbeiten sie bereits in einer Reihe von Gemeinden mit ihnen zusammen. François Bausch, Spitzenkandidat der Luxemburger Grünen. Insgesamt gesehen muss man auch sehen, dass in Luxemburg natürlich ein Jean-Claude Juncker und eine CSV nicht vergleichbar ist mit einer CSU in Deutschland, die natürlich programmatisch gesehen viel mehr rechts außen steht, sagen wir mal, als jetzt Jean-Claude Juncker in Luxemburg. Ich sage immer, Jean-Claude Juncker wäre auch ein guter Sozialdemokrat geworden. Und deshalb sehe ich keine Schwierigkeiten, auch mit ihm Koalitionsverhandlungen zumindest zu führen. Der vielfach Umworbene aber möchte sich vor der Wahl nicht festlegen, Jean-Claude Juncker. Zuerst müssen die Christlich-Sozialen die Wahl gewinnen. Wir müssen die Nummer 1 werden. Jeder sagt das und dann wird man sehr schnell die Nummer 2 oder 3, wenn alle denken, man ist die Nummer 1. Und dann wird man das dem Wählervotum und dem Wählerverdikt überlassen müssen, wer sich als Nummer 2 oder Nummer 3 im Ziel präsentieren kann. Und mit denen muss man dann über die Bildung einer Koalition reden, aufgrund eines Regierungsprogrammes, das man zusammenstellt. Ich bin sehr gegen Koalitionsaussagen vor der Wahl. Prognosen sind äußerst schwierig, um nicht zu sagen gewagt, denn in Luxemburg hat der Wähler die Möglichkeit des Panaschierens. Nicht in erster Linie den Parteien, sondern den Personen gilt traditionell das Interesse der Wähler. Pierre Gehlen ist Landeswahlleiter in Luxemburg. Er faltet den handtuchgroßen Wahlzettel eines der 4 Wahlbezirke auseinander. 7 Parteien sind in alphabetischer Reihenfolge darauf vertreten, vom Aktionskomitee für Demokratie und Rentengerechtigkeit bis zu den Kommunisten. Jede Partei hat für diese Wahlliste 21 Kandidaten aufgeboten. Hier im Ballungsraum Luxemburg-Stadt werden 21 Abgeordnete für die Nationalversammlung ermittelt und der Wähler kann daher auch 21 Mal ein Kreuz hinter einen Kandidaten seiner Wahl setzen. Er kann, aber er muss es nicht. Sagen dem Wähler nur 8 Kandidaten zu, dann vergibt er eben auch nur 8 Stimmen. Selbstverständlich hat er auch die Möglichkeit, eine Partei zu wählen. Wer den weißen Kringel über der Parteienliste schwärzt, der hat automatisch jedem Kandidaten dieser Liste eine Stimme gegeben. Doch die Regel ist dies nicht in Luxemburg. Pierre Gehlen. Ich würde so sagen, etwas mehr als die Hälfte wählt bloß Kandidaten. Oft auf einer Liste, aber auch auf verschiedenen Listen und auch auf Listen, die eigentlich politisch nicht zusammenpassen. Entweder sind das Leute, die die Kandidaten persönlich kennen aus den verschiedenen Parteien oder die auch mit einem kritischen Geist irgendwie zur Wahl gehen und sagen, alle Kandidaten einer Partei sind nicht gut oder alle Kandidaten einer Partei sind auch nicht schlecht. Und er wählt dann seine Favoriten heraus. Dieses System begünstigt eher die kleinen Parteien und verhindert zuverlässig absolute Mehrheiten. Die beiden großen Parteien hatten schon einmal den Versuch gestartet, das von Belger Dont entwickelte Wahlsystem zu ändern, sind damit aber an der notwendigen Verfassungsmehrheit gescheitert. Für François Bildchen, Parteivorsitzender der CSV, lassen sich aus der Koalition auch Vorteile ableiten. Luxemburg lebt eigentlich davon, dass es ein Land des Ausgleichs ist, des sozialen Ausgleichs. Ein Land auch des Ausgleichs im Internationalen, das weiß, dass es ein kleines Land ist und das weiß, dass man Kompromisse schmieden muss, um zu überleben. Und wir haben aus Luxemburg sehr gut damit gelebt, sodass diese Ausgleichsmentalität schon ein Stück Luxemburg ist. Diese auf europäischer Ebene so hochgeschätzte Fähigkeit der Luxemburger ausgleichend zu wirken, weil sie 2 Sprachen sprechen und mit der deutschen wie der französischen Mentalität gleichermaßen zurechtkommen, diese Fähigkeit kann sich auf nationaler Ebene zuweilen auch als Hemmschuh erweisen. Vor allem dann, wenn Reformbedarf besteht, Jeannot Kricke von den Sozialisten. Hier ist immer einer, der bleibt. Und der ist ja der Bremser von Reformen in der nächsten Legislaturperiode. Warum? Der sagt ja nicht das Gegenteil von dem, was er vorher gemacht hat. Das heißt, wir haben diesen kompletten Wechsel nicht und können deshalb auch nicht zählen darauf, dass es zu großen Umwälzungen und Reformen kommt. Das ist eines unserer Probleme, was im Wahlsystem drin liegt, dass wir immer wieder Koalitionen haben und dass das nie Koalitionen sind, wo die beiden Parteien wenigstens ausgewechselt werden. Hier ist immer eine Partei, die bleibt. Politisches Blockdenken ist wenig ausgeprägt in Luxemburg und Diskussionen an der Basis werden ebenfalls höchst selten geführt. Ideen für grundlegende Veränderungen werden, was die christlich-soziale Volkspartei anlangt, im Augenblick nur von einem Mann auf den Weg gebracht und der heißt Jean-Claude Juncker. Der aber, so der Journalist Joseph Lorent, ruhe sich keinesfalls auf seinen Lorbeeren aus. Er überrascht auch immer wieder mit unangenehmen Vorstößen, die nicht von seiner Partei abgesegnet sind, wie die Selbstbeteiligung jetzt in dem Krankenkassenwesen. Das hat er, ich war auf dem Kongress, das hat er dann in den Raum gestellt, das steht in keinem Wahlprogramm. Dann kommt er plötzlich mit der Idee, er hat auch bereits vor langer Zeit von einer Rentenmauer gesprochen, wo wir mit 100 Stundenkilometer voll reinrennen, wenn wir so weitermachen. Am stärksten beunruhigt hat die Luxemburger eine Einlassung ihres Premiers zum sogenannten 700.000-Einwohner-Staat. Hinter dieser Formel vom 700.000-Einwohner-Staat steckt die Erkenntnis, dass Luxemburg beständig auf Zuwanderung angewiesen sein wird, wenn es seine sozialen Systeme weiter finanzieren will. Die Einwohnerzahl des kleinen Landes wird sich in den kommenden Jahrzehnten nahezu verdoppeln und jährliche Wachstumsraten um die 4% sind nötig, um die sozialen Leistungen abzusichern. Eine Vorstellung, die Ängste hervorruft, Jean-Claude Juncker. Die Menschen mögen überhaupt nicht, dass man über das Thema redet. Das heißt ja nicht, dass sich die Frage trotzdem nicht stellt. Wir haben in den letzten 10 Jahren einen 11-prozentigen Bevölkerungszuwachs. Und wenn sich die jetzige Entwicklung fortsetzt, bewegen wir uns mit Blick auf das Jahre 2050 auf 700.000 Einwohner zu. Dies ist keine Katastrophe. Dies wäre kein nicht zu bewältigender Prozess. Man muss sich nur darauf vorbereiten und die Landesplanung dementsprechend ausrichten. In keinem anderen europäischen Land leben so viele Ausländer. Fast 40% der Bevölkerung sind nicht Luxemburger. Betrachtet man den Arbeitsmarkt, sind die Ausländer längst in der Überzahl. An Wochentagen zwischen 8 und 18 Uhr, wenn die Pendler da sind, sind es 62%. Die Wirtschaft des Landes würde zusammenbrechen, wenn sie sich nicht auf ausländische Arbeitskräfte stützen könnte. Das Heer von Grenzgängern, das tagtäglich aus Frankreich, Belgien und Deutschland nach Luxemburg strömt, um hier seinen Lebensunterhalt zu verdienen, spricht die Landessprache Luxemburgisch kaum oder gar nicht. Das gilt auch für die größte Gruppe von EU-Ausländern, die Portugiesen, die in Luxemburg leben und arbeiten. Sie sprechen neben ihrer eigenen Muttersprache höchstens noch Französisch. Die Sprachbarriere hat dazu geführt, dass die Einwanderer nicht in die Gesellschaft integriert werden konnten. Jean Asselborn. Es gibt Leute bei uns, die Angst haben. Die Angst haben, wir würden die Identität verlieren. Das ist diese Herausforderung, dass wir auch über die Sprache integrieren im Lande. Dass wir also über die Sprache es fertigbringen, all die Menschen, die hier sind, ob sie Portugiesen sind, Italiener sind oder Dänen oder Amerikaner und so weiter, die wollen hier in Luxemburg ansässig werden und wollen mitbestimmen, dass wir die über die Sprache unter irgendein Dach bekommen. Die großen Parteien sind sich einig, dass die überaus bedeutende Gruppe der Ausländer eher als Chance, denn als Risiko zu betrachten ist. Gestritten wird allenfalls darüber, wie der beste Weg aussehen kann, sie zu integrieren. Diskutiert wird über die Verankerung der luxemburgischen Sprache in der Verfassung, über die doppelte Staatsbürgerschaft, über einen Staatssekretär für Einwanderungsfragen. Für den Wahlkampf aber taugt dieses Thema nicht, dafür ist es viel zu ernst. Hierüber herrscht ein parteiübergreifender Konsens. In den 90ern spielte all dies keine Rolle. Die luxemburgische Überflussgesellschaft machte sich allenfalls Gedanken darüber, wie sie Geld ausgeben konnte. Spötter verglichen die Entwicklung des Landes mit der reicher Emirate am Golf. Und da sei was Wahres dran, findet Lucien Thiel, Kandidat der CSV und ehemaliger Vorsitzender der luxemburgischen Bankenvereinigung. Der Vergleich mit dem Emirat ist nicht so ganz falsch. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds haben uns mal vor Jahren geraten, wir sollten uns ein Beispiel an Kuwait nehmen. Und wir sollten unsere überschüssigen Einkünfte nicht in den Konsum tun, sondern die auf die hohe Kante legen und weltweit investieren. Weshalb? Ganz einfach, weil damals man uns schon gesagt hat, passt auf, ihr habt ein sehr hohes soziales Soll in Zukunft zu erfüllen. Momentan sind die Pensionskassen durch den beständigen Bevölkerungszuwachs, steigende Pendlerströme und die von Jahr zu Jahr wachsende Beschäftigung prall gefüllt. In nicht allzu ferner Zukunft aber werden die Grenzgänger diese Kassen wieder leeren. Wenn Jean-Claude Juncker von einer Rentenmauer spricht, auf die Luxemburg ungebremst zurast, dann meint er diesen Zusammenhang. Nicht umsonst steht im Wahlprogramm der CSV die Wirtschaftspolitik an erster Stelle. Die Haushaltslage ist wesentlich enger geworden. Trotzdem schließen wir das Jahr 2003 noch mit Haushaltsüberschüssen ab, sodass man für die Jahre, die jetzt kommen, nicht munter drauf losversprechen kann, sondern den Menschen sagen muss, dass es jetzt um Konsolidierung, nicht um Ausweitung der Haushaltsmassen geht. Die Opposition, namentlich die Sozialisten, sehen in den Einbrüchen beim Wachstum, das von 9% zu Beginn des Jahrtausends auf 2,5% im laufenden Jahr gesunken ist, und im Anstieg der Arbeitslosigkeit auf für Luxemburger Verhältnisse extrem hohe 4,3%, das Ergebnis einer fehlgeschlagenen Wirtschaftspolitik. Vor allem in der Industriepolitik seien die Weichen falsch gestellt worden. Der sozialistische Spitzenkandidat Jean Asselborn. Der Staatsminister sagt im Namen der Regierung, wir brauchen nicht mehr jeden Arbeitsplatz in Luxemburg. Wir brauchen nicht mehr jeden Betrieb hinterherzulaufen. Die Konsequenz davon ist, dass wir jetzt 70% mehr Arbeitslosigkeit haben. Schafften es die europäischen Anrainerstaaten, die Arbeitslosigkeit in ihren Ländern auf 4% zu senken, sie würden als Helden gefeiert. Aber europäisches Mittelmaß ist nicht die Sache der Luxemburger. Sie streben nach Spitzenpositionen und das wird auch der politischen Führungsfigur des Landes nachgesagt. Jean-Claude Juncker, so heißt es beharrlich, ziehe es nach Brüssel auf den Stuhl des Präsidenten der Europäischen Kommission. Seine Anhänger wollen daran nicht glauben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Er hat ja schon so oft gesagt, dass er, wenn er gewählt wird, dass er in Luxemburg bleibt und nicht auf Brüssel oder Straßburg geht. Er bleibt in Luxemburg. Ich glaube nicht an dieses Märchen. Wenn die CSV wieder erwarten, die Wahlen verlieren würde, naja, dann ist er ein freier Mann. Doch danach sieht es nicht aus. Und Juncker lässt keinen Zweifel daran, wo er zukünftig seinen Platz sieht. Ich möchte hier auf dem Stuhl des Premierministers sitzen bleiben und ich hoffe, auf diesem sanft, aber solide am 13. Juni zu landen. Januar 2005 übernehmen die Luxemburger in der Europäischen Union die Präsidentschaft. Ein Jean-Claude Juncker, trotz seiner 49 Jahre bereits ein alter Hase im Europageschäft, hat es dann mit 10 neuen Mitgliedstaaten zu tun. Aber auch das wird er souverän meistern. Davon sind viele seiner luxemburgischen Landsleute heute schon überzeugt. Zuvor aber müssen sie Jean-Claude Juncker erst noch einmal wiederwählen. Das war Hintergrundpolitik. Heute das Prinzip Ausgleich als ewiger Sieger vor den Parlamentswahlen in Luxemburg. Harmonie statt politischer Kampf. Eine Sendung von Tonja Koch.